Hallo Toulouse, bonjour Hambourg und herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern vielleicht sogar zu unserer dritten Folge von Wollgespräche. Ja, hallo Julia, wie geht's dir? Hoch, soweit ganz gut. Oh, es ist endlich Sommer geworden hier in Toulouse, wobei ich gehört habe, auch in Hamburg scheint inzwischen die Sonne. Ja, auf jeden Fall. Es ist zwar heute nicht wirklich sommerlich warm, aber es ist sonnig und im Vergleich zu den letzten Tagen sogar angenehm, weil es mal nicht irgendwie Luftfeuchtigkeit von an die 100% hat. Also es war schon etwas anstrengend die letzten Tage, aber nun ja, bin mal gespannt, wie das so weitergeht mit diesem Sommer. Ja, das war hier genauso. Und hier kommt dazu, wir haben heute das letzte Spiel der EM hier in Toulouse. Also nein, es ist nicht das letzte Spiel der EM. Nein, es ist nicht das letzte Spiel der EM, aber das ist das letzte Spiel, das hier in Toulouse stattfindet. Ja. Ist es das Frankreich-Spiel? Nein, es ist, lass mich kurz überlegen, welche Fans ich draußen gesehen habe. Ungarn gegen Belgien? Okay. Ich habe das mit der EM ungefähr so gar nicht verfolgt. Insofern kann ich dir noch nicht mal sagen, ob du richtig liegst. Ich auch aber nicht. Das macht nichts, da sind wir ja voll die Experten. Ja, dann sollten wir das Thema vielleicht auch schnell abschließen. Genau. Ja, wie wär's stattdessen, wir in der Vorbereitung festgestellt haben, Strickprojekten. Haben wir nicht so viel zu fertigen Projekten zu sagen, aber willst du trotzdem anfangen? Ja, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe nichts. Okay, wenn es ums Stricken geht, kann ich mich da nur anschließen. Aber ich habe es vor 2 Wochen geschafft, mich nach diverser Abstinenz doch mal wieder mit meiner Nähmaschine zu beschäftigen und sogar mich mit ihr zu versöhnen. Und ich habe es geschafft, an einem Tag 4 Projekte zu nähen. Zugegeben, kleine Projekte, aber immerhin, ich bin ganz stolz auf mich. Und letzte Woche habe ich gleich nochmal was nachgelegt, sodass ich insgesamt 6 Nähprojekte habe. Die werde ich jetzt hier nicht im Detail vorstellen, nur so ein bisschen anreißen, weil 3 davon sind auch tatsächlich sehr ähnlich und nochmal 2 auch. Was ich gemacht habe, sind Lunchbags aus Wachstuch. Ich kann dir das mal kurz in die Kamera halten. Für die Hörer halte ich das hinterher schön, habe ich das als Projekt vorbereitet. Und auf Ravelry auch hinterlegt, obwohl es ein Nähprojekt ist. Und ja, zusammen mit diesen 3 Lunchbags habe ich noch eine Jerseymütze genäht und war dann echt auch sehr zufrieden und habe tatsächlich vor 2 Wochen den Samstag ziemlich komplett an der Nähmaschine verbracht. Ich dachte vorher immer, die Unterfadenspannung meiner Nähmaschine wäre nicht einstellbar und deswegen die Nähte so merkwürdig. Und dann habe ich durch einen blöden Zufall einfach mal mit 2 verschiedenen Fäden genäht, also 2 verschiedenen farbigen Fäden genäht und festgestellt, es ist gar nicht der Unterfaden, es ist der Oberfaden. Oh. Und der hat ein einfach einzustellendes Rädchen und schon hat es funktioniert. Nun ja, das ist ein Thema, was ich nicht weiter vertiefen möchte, diesen Frust, der dahinter hängt. Ich habe ja auch eine Nähmaschine und in dieser Kapsel, die da in den Fuß reinkommt, also für die Unterfadenspannung sozusagen, für den Unterfaden, da gibt es so ein kleines Schräubchen, das man verstellen kann. Und das hat bei mir zumindest enormen Einfluss darauf, wie stark das zieht. Man muss genau, nur vorsichtig. Genau, aber das war eigentlich richtig eingestellt. Okay. Und insofern ist, ich weiß nicht, woran es lag. Also irgendwie, es war merkwürdig, aber es war der Oberfaden und dann ging alles gut. Da kann man natürlich unten schrauben, wie man will, nicht? Genau, und es hat sich halt nichts geändert und das war das, was mich ziemlich verrückt gemacht hat und ich hatte auch eine Freundin mit drauf gucken lassen, die eigentlich sich ganz gut auskennt mit Nähen, aber die hat irgendwie auch den richtigen Geistesblitz nicht gehabt, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann letzte Woche, nachdem ich in der Woche abends ganz viel auf YouTube rumgesurft bin, was ich ja sonst eher selten tue, aber habe mir da ein paar Nähvideos angeschaut. Da bin ich über 1 gestolpert, wo jemand aus so einer Schokoladenverpackung von der Milka, die sind ja neuerdings nicht mehr in Alufolie und Papier drumherum, sondern mehr in so einer bedruckten Folie. Und da hatte jemand aus dieser Milka-Packung ein Täschchen mit Reißverschluss genäht. Und die Idee fand ich ziemlich cool. Ich habe es allerdings dann nicht aus einer Schokoladenverpackung für Milka gemacht, sondern aus M&M's-Tüten. Denn ich war gestern auf eine Geburtstagsfeier eingeladen von einem befreundeten Paar und die haben beide Vornamen, die mit M anfangen. Das sind also die M&Ms. Und insofern, und die haben sich Geld gewünscht und ich dachte mir, dann mache ich denen so kleine M&M-Tütchen und ja, habe da das Geld reingepackt. Die sind auch ziemlich cool geworden, wobei ich sagen muss, dass das Nähen auf dieser Folie doch ein bisschen seltsam war. Also ich habe eins so gemacht, dass ich die Folie und den Futterstoff gemeinsam vernäht habe. Da hat es ganz gut funktioniert. Das sieht dann halt auf der Innenseite ein bisschen blöd aus, weil es nicht so hübsch versäubert ist. Oder ich habe es nicht so hübsch versäubert, sagen wir es mal so. Und bei dem zweiten dachte ich, na gut, ich mache es ein bisschen aufwendiger und nähe das Außen und Innen einzeln und wende das getrennt und mache es einfach etwas komplizierter. Aber ich habe festgestellt, dieses Folienzeug lässt sich alleine eigentlich ganz schlecht nähen und da ist eigentlich schon beim Nähen sozusagen, sind da kleine Risse reingegangen, da ist die Folie schon gerissen durch das Nähen. Insofern, ich habe sie jetzt trotzdem verschenkt, aber mit dem fetten Hinweis, dass sie nur als Deko zu betrachten sind. Bin mal gespannt. Und wer hat sich geopfert? Was ich da noch für Feedback bekomme. Und wer hat sich geopfert und die M&Ms gegessen, die in der Tüte drin waren? Die haben mein Mann und ich verteilt über die letzte Woche platt gemacht. Aber es gibt noch letzte Reste. Also es waren auch nur zwei kleine Packungen. Es waren jetzt nicht so die ganz fetten Packungen. Und dann gibt's noch Reste. Aber ich habe das dieser Woche einer Kollegin erzählt. Und die arbeitet mit USA zusammen. Und die sagte, ach, wir haben von unseren Kollegen hier noch so diese Familienpackungen rumstehen. Wenn die leer sind, kriegst du die. Und insofern bekomme ich dann eine leere Packung, ohne die M&Ms essen zu müssen. Das ist ja gewichtstechnisch durchaus kein Nachteil. Ja, aber ohne die essen zu müssen, also für manche Sachen muss man sich ja auch gerne mal freiwillig opfern, finde ich. Das stimmt, da hast du völlig recht, aber ich glaube, ich kann jetzt nicht mich von M&Ms ernähren, nur um Nachschub an Beutelchen zu bekommen. Ja, das könnte okay auf die Dauer irgendwie falsche Folgen haben. Auf jeden Fall sehen sie sehr witzig aus und das kann ich dir jetzt leider nicht mehr live zeigen, aber auch das gibt's schon in meinen Projekten mit einem Foto versehen. Und ja, da sieht man, glaube ich, ganz gut, dass es ganz witzig aussieht. Achso, was wichtig ist, die Folie nicht einfach so vernähen, sondern mit so selbstklebender Klarsichtfolie einmal von außen bekleben. Das stabilisiert die Dinger ein bisschen. So ein bisschen wie früher zu Schulzeiten Bücher bekleben, damit die hübscher bleiben und die Blasen dabei möglichst nicht entstehen lassen und so. Also es war sehr lustig letzten Samstag auch hier. Ich hatte Spaß. Ja, das war es aber auch schon zu meinen fertigen Objekten. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja, immerhin. Ich würde sagen, sechsmal mehr als null ist immer noch null, aber... Das stimmt, aber es hat nicht viel mit Wolle zu tun. Aber egal, wir können ja unsere Wollgespräche auch ausweiten auf andere Dinge. In der Tat. Aber erzähl, woran hast du gearbeitet? Wenn schon nichts fertig ist, hast du hoffentlich irgendwas weitergemacht. Oh ja, ich habe weitergearbeitet an genau den Projekten, an denen ich letztes Mal auch schon gearbeitet habe. Als ich die Shownotes abgedatet habe, ist mir aufgefallen, so richtig viel Neues ist nicht dazu gekommen. Also der Pulli, über den ich letztes Mal so gejammert habe, der zu weit ist und bei dem die Wolle auch im Leben nicht reicht, ich habe ihn dann schweren Herzens aufgeribbelt. Es bringt ja nichts. Und ich habe ihn auch schon wieder neu angeschlagen. Ich war letztes Wochenende unterwegs in München und in der Nähe von Salzburg und da ich ja dann fliegen muss, habe ich also ziemlich viel Reisezeit und bin schon wieder fast bis unter die Ärmel. Also ich hatte den ja bis kurz unter die Ärmelabnahmen gestrickt, dann alles aufgeribbelt und bin jetzt bei der dritten Zunahme, also ungefähr halb durch die Zunahmen durch, würde ich sagen. Ja, aber das klingt doch gut. Ja, ist halt ziemlich langweiliges Geradeausstricken. Aber für die Reise und unterwegs ist es ganz gut und es ist auch, das Projekt ist noch so handlich, dass ich den angestrickten Pulli samt Nadeln in das Innenleben der Kone reinstecken kann zum wie cool. Reisen. Das ist ganz praktisch. Ich brauche also keinen extra Beutel oder so, sondern das ist all inclusive. Das sollte ich vielleicht auch testen für meinen Pulli, weil die Kone ist ja schon umständlich genug, aber das in die Kone reinstecken habe ich natürlich noch nicht ausprobiert, aber die Idee ist gut, das werde ich, glaube ich, dann auch mal ausprobieren. Ja, ich habe den ja auf relativ dicken Nadeln gestrickt, da ist also gar nicht so viel dran am Pulli, dann geht das immer noch, finde ich. Ja. Ich schau mal. Ich muss das mal ausprobieren. Aber erzähl weiter. Ja, dann habe ich immer noch die Socken in Arbeit. Auch da, oh Gott, wie blöd kann man sein? Ich habe die erste Socke angestrickt und habe auf zu wenig Maschen zugenommen. Das ist ein bisschen dickere Wolle, beziehungsweise ich nehme die doppelfädig, deswegen komme ich nicht auf die üblichen, was sind eigentlich üblich? 64, 68 Maschen für eine Socke? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Ich trinke so selten irgendwie Standardsocken, deswegen bin ich da ganz schlecht. Ich habe immer welche mit Muster oder irgendwas mit komischen Konstruktionen. Insofern habe ich keine Standardzahl für Maschen bei Socken. Ja, genau. Ich eben auch nicht, weil das eine doppelfädige Wolle ist. Und ich mache normalerweise aber 56 Maschen, auch mit Muster. Und bei der ersten Socke habe ich aus irgendeinem mir völlig unerfindlichen Grund bei 48 Maschen aufgehört und habe fleißig gestrickt bis zu den Zwickelzunahmen, habe dann die zweite Socke angeschlagen, weil ich nicht so viele Notizen machen wollte und deswegen die Socken parallel gestrickt habe, mehr oder weniger, und habe da festgestellt, Mensch, die sieht irgendwie sieht die kleiner aus, als also die neue sieht größer aus als die andere. Und dann habe ich geguckt und gezählt und festgestellt, ja, mir fehlen 8 Maschen. Hab die also auch wieder geribbelt, aber es geht so langsam vorwärts. Ich bin jetzt bei beiden, bei den Zwickelzunahmen, und ja, immer wenn ich abends auf der Couch sitze, stricke ich mal eine Reihe oder zwei dran. Gerne auch beim Film gucken. Es geht also vorwärts. Okay, das heißt, der Juni ist dein Ribbelmonat. Ja, ich habe auch zwischendurch noch ein, zwei Mal zurückribbeln müssen bei den Socken, weil ich dann zu spät mit den Zunahmen angefangen habe und im Muster noch einen Fehler hatte. Ich verstehe. Ja, so richtig erfolgreich ist es noch nicht. Aber okay, aber wenn du natürlich auch so Freestyle-Projekte machst, ist das kein Wunder, weil da ist halt Irren gehört dazu. Ja, ist ja auch okay, ich beschwere mich ja gar nicht. Aber zur Belohnung habe ich dann ein Projekt neu angeschlagen mit der Häkelnadel, das ich ja vor kurzem schon mal fertig gehabt habe, nämlich die Giraffe. Ich habe die Giraffe verschenkt. Ja, es ist einer der Gründe, ja, warum ich auch in der Nähe von Salzburg war, damit ich mein kleines Präsent persönlich an die frisch gebackene Mama und den kleinen Sohnemann übergeben kann. Die haben sich auch tierisch gefreut. War wirklich süß zu sehen. Aber ich hatte ja so Schwierigkeiten, die gehen zu lassen, die Giraffe. Und habe dann einfach beschlossen, ich habe noch ein bisschen was übrig von der Wolle und ich fange noch eine an. Ja, sehr cool. Für mich. Ich bin gespannt. Ja, soweit ist sie jetzt noch nicht gekommen, weil das natürlich unhandlich ist mit den, also die Schere konnte ich auch im Flieger nicht mitnehmen und so weiter und so fort. Deswegen gibt es bisher erst 2 von den 35 Elementen. Aber ich habe beschlossen, ich häkel einfach ein bisschen loser. Ich strick und häkel sonst extrem fest. Und dann tut das auch gar nicht so weh in der Hand. Ja, könnte eine Lösung sein. Ja. Willst du das für Stricken auch mal ausprobieren? Ja, aber ich kann ja jetzt mit den angefangenen Projekten das nicht ändern. Wenn ich jetzt anfange, lockerer zu stricken, genau. Deswegen muss ich mir das mal überlegen. Na gut. Ja, ansonsten gibt es an der Spinnfront gar nicht so viel Neues. Ich habe am Kerry Hill, an dem Projekt, das ich auf dem Rad habe, gar nichts gemacht. Da war es mir auch einfach zu warm für, weil das schon eine richtige Schafwolle ist. Ich habe allerdings heute früh beim Frühstück, weil wir das am Wochenende gern mal ein bisschen ausdehnen, mir mein Handspindelprojekt wieder gegriffen. Das ist ein Kammzug, den habe ich vom Wollfest in Hamburg 2014, vom Wolkenschloss, hatte ich vorher auch noch nie gehört, ist eine sehr schöne Mischung, ist BFL und Bambus, in so einem lila, grau, also wenn es versponnen ist, sieht es so ein bisschen aus wie flüssiges Metall von der Farbe her, glänzt schön durch den Bambus natürlich, ist total schön. Und das spinne ich auf einer Spindel von der, und jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube Keksdosenfabrik, die machen gar keine Spindeln mehr, aber die habe ich auf dem Wollfest an dem gleichen Stand, wo ich den Kammzug gekauft habe, auch dazu erstanden. Die haben so, das ist so ein, ach, und jetzt kommt der Holzspezialist durch, der ich nicht bin. Ich glaube, das ist so ein Mehrschichtholz und da fräsen die halt so Motive raus. Ich habe sie jetzt natürlich gespannt. Auch nicht griffbereit. Kannst du ein Foto hinterher irgendwie zum Projekt packen? Ja, ich muss mal gucken, vielleicht ist im Projekt sogar schon ein Foto davon. Aber ansonsten liefere ich das nach. Ja, ansonsten liefere ich das nach. Ich gucke jetzt mal lieber nicht nach. Ich habe ein bisschen Angst vor unserer Skype-Verbindung, wenn ich anfange rumzusurfen. Ja. Dann hörst du vermutlich nichts mehr von mir. Das ist nicht ausgeschlossen. Insofern, ja, dann freue ich mich mal auf den Blick in deine Projekte sozusagen und bin da genauso gespannt wie unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Ja, das war's auf meiner was ist gerade in Arbeitsseite? Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendwas Neues angefangen oder arbeitest du an Sachen, die wir das letzte Mal auch schon gehört haben? Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, 2 Projekte, wenn ich das richtig erinnere, in Arbeit. Zum einen eine Mütze. Das Muster heißt Brilltor von Janina Böttger und Ich muss zugeben, seit wir darüber gesprochen haben, habe ich das Ding nicht in der Hand gehabt. Ich konnte mich irgendwie in Anbetracht der doch eher sommerlichen Temperaturen in den letzten Wochen irgendwie nicht dazu motivieren, eine Mütze zu stricken. Und der Grund, dass ich eine Mütze brauche, weil mein Schwimmkurs ja abends ist und ich danach vielleicht was auf den Kopf setzen will, der ist jetzt rum. Und es war auch so warm, dass ich dann doch keine Mütze brauchte. Insofern war ich wenig motiviert. Und ja, da ist nichts weiter dran passiert. Das kommt dann hoffentlich irgendwie demnächst mal wieder. Ansonsten habe ich an dem zweiten Projekt, wovon ich beim letzten Mal erzählt habe, aber sehr fleißig weitergestrickt. Das ist der erste Pulli seit Ewigkeiten mal wieder für mich, aus dem Custom Fit Programm von Amy Herzog, der Pilot House Pullover. Da habe ich es tatsächlich geschafft, diese Woche den Rücken fertigzustellen und abzuketten. Ich werde für heute Nachmittag nochmal versuchen, den zu spannen und dann ein Foto davon zu machen, um zu gucken, ob er wirklich die richtige Form hat. So vom Anhalten vor dem Spiegel sah das schon ganz brauchbar aus, aber da es viel glatt rechts ist, rollt sich das Ding wie Hulle und es ist so alleine vor dem Spiegel relativ schlecht, ein Rückteil festzuhalten. Deswegen kann ich das noch nicht hundertprozentig beurteilen, aber die Länge ist ganz gut und ich glaube, insgesamt ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und neu habe ich tatsächlich was angefangen, denn es war ja noch Knitnight. Ich weiß nicht, haben wir vor oder nach der Knitnight aufgenommen? Ich weiß es schon nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich bei der letzten Knitnight im Miles, die im Juni, habe ich mir Wolle gekauft von Susanne, die wieder färbt, Susanne Walter. Yippie! Susanne war lange Jahre als Lollipop-Jans unterwegs und da kannten sie, glaube ich, auch ganz viele und hat dann einfach aus Zeitmangel nicht mehr weitergefärbt und hat jetzt vor wenigen Wochen wieder angefangen zu färben, wird wohl auch im September auf dem Wollfest hier in Hamburg sein. Und es gibt die Wolle, ich glaube, wieder in ihrem Etsy-Shop oder Davanda, Etsy, glaube ich, war es, und auch bei Mylis zu kaufen. Und dann habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt und meine mir selbst verordnete Wolldiät kurzfristig unterbrochen, um mir zumindest einen Susanne-Knäuel zu sichern, solange es es gibt. Wer weiß, ob sie das lange durchhält oder ob ihr wieder die Zeit dazwischen kommt. Und aus lauter Sicherheit habe ich mir einfach ein schönes Knäuel gekauft. Das ist ein Merino-Single. Fühlt sich ganz gut an und weil vom Material her das ganz gut dazu passt, da habe ich noch so ein Madeleine Tosh Unicorn Tail. Das sind diese kleinen Probesträngelchen von Madeleine Tosh, die im Verhältnis unverschämt teuer sind, aber das passte farblich zu perfekt. Und das, also die Wolle von Susanne ist so ein Sandton und die Madeleine Tosh hat den Namen Whiskey Barrel und das passt farblich sehr gut zusammen, so Sand mit so einem Braunton. Und daraus habe ich angeschlagen nochmal den Starshower, den ich ja mit bei dir hatte und bei dir fertiggestellt habe, diesen Loop. Und habe dann aber die Anleitung sehr Freestyle abgewandelt und will einfach, zum einen will ich sie mit einem anderen Muster machen, weil ich das Sternenmuster ein bisschen mühselig zu stricken fand. Habe ein anderes Lace-Muster da sozusagen reingebastelt und will eben die Querstreifen, die als wie sagt man auf Deutsch, Kraus-Rechts-Streifen da drin sind, ich hatte Garter im Kopf, will ich unter anderem eben dann mit dieser Kontrastfarbe unterbrechen und da habe ich ein bisschen dran rumgebastelt, wie ich das wohl machen kann und ja. Das heißt, eigentlich beibehalten hast du nur die Form, also dass das nach unten hin spitz zuläuft, damit der Ausschnitt mehr bedeckt ist. Genau, also ich habe mich in der Form und in den Zunahmen und so habe ich mich schon daran orientiert, aber ich habe sozusagen das Lace-Muster dazwischen durch ein anderes ersetzt und mache die Streifen halt auch jetzt zweifarbig, die Kraus-Rechts-Streifen. Also es ist schon noch erkennbar, was es sein soll, glaube ich. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt und ich hatte mir zur Sicherheit, bevor ich mit dem zweifarbigen angefangen habe oder bevor ich mit der zweiten Farbe angefangen habe, ein bisschen Zahnseide reingezogen, so als Sicherheitslinie und frag nicht, woher ich weiß, dass es schlau ist, dass man die Zahnseide zusammenknotet, bevor man strickt. Ja, aber es war zum Glück nur wenige Maschen weit durchgerutscht und auf der anderen Seite hatte ich natürlich noch endlos zu viel. Insofern, ja, ich habe dann doch endlich einen Knoten reingemacht und seitdem hält es auch. Der wandert aber auch lustigerweise mit, also das ist auch sehr schön. Aber ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Ist egal, es hält, ich habe ihn noch drin für alle Fälle, falls ich mit dem nicht glücklich bin, was ich da so produziere. Aber ich glaube, mittlerweile könnte ich ihn auch rausnehmen. Auf jeden Fall war das sehr erfolgreich. Oder bis jetzt. Ich bin da so ungefähr auf der Hälfte und denke, jetzt geht's zügig weiter. Auch wenn das jetzt niemand sehen kann von unseren Hörern, aber vielleicht kannst du es ja für mich mal in die Kamera halten. Ich kann es dir kurz hochhalten, ja. Und ich werde auch noch ein Foto machen. Es kommt noch in die Projekte, das habe ich mir fest vorgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man das... Siehst du das halbwegs scharf so? Ja, ja. Wenn du es nicht so viel bewegst, dann greift die Kamera das auf. Das sieht aber schön aus. Die Farben passen toll zusammen. Ja, danke schön. Und Naima, die Inhaberin von Mylis, meinte so, da hast du wieder typische Katrin-Farben gekauft. Ja, na und? Weil sie hat den Eindruck, ich trage immer nur Sand und Braun und sowas. Das ist nicht richtig, du trägst auch sehr viel Blau. Ja, aber irgendwie hat sie das verdrängt. In ihren Augen trage ich nie Blau. Und als ich dann meinte, guck mal, ich habe doch heute was Blaues an. Oh, stimmt. Da konnte ich sie dann sogar direkt vom Gegenteil überzeugen. Na, da bin ich aber vielleicht auch parteiisch, weil Blau ja auch in mein Farbspektrum fällt. Deswegen ja, fällt mir vielleicht das fällt mehr dir auf. Deshalb das, ja. Genau, das fällt dir wahrscheinlich dann mehr auf. Das würde ich auch denken. Ja. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ansonsten habe ich nichts weiter in Arbeit, aber ich muss mir noch ein Urlaubsprojekt suchen. Wir machen ja demnächst unseren Jahresurlaub in den Alpen und zwar mit einer hoffentlich zu Fuß Überquerung der Alpen. Und da muss ich natürlich irgendwie ein kleines Mindless-Projekt haben, was transportabel ist und nicht zu kompliziert. Und da muss ich noch irgendwas anschlagen. Wahrscheinlich werden es irgendwelche Stino-Socken oder irgendwie ein glatt gestrickter Loop oder irgend sowas. Ich muss mal schauen, womit ich mich da beschäftigen werde. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich was finden werde. Da habe ich auch überhaupt keine Zweifel. Das denke ich auch. Ich hatte schon überlegt, vielleicht einfach die Ärmel für den Pullover mitzunehmen und mir ein bisschen Wolle von der Kone abzuwickeln oder so. Ja, hast du eine Kone, eine einzelne Kone oder hast du mehrere? Na, ich hatte mir insgesamt ein Kilo von der Wolle geholt. Ich habe 2 500-Gramm Konen. Und insofern, da ich ja gerade auch das Vorderteil noch nicht angeschlagen habe, habe ich im Prinzip im Moment eine Kone, die, also ich habe 2 komplette Konen, also eine ganze und eine, naja, Dreiviertelkone, würde ich sagen, da rumstehen. Und davon könnte ich mir irgendwie mal Rolle für die Ärmel abmachen. Die müssten ja beide Ärmel ein bisschen mehr sein im Verbrauch als das Rückteil. Insofern kann ich das ja wiegen und in etwa abschätzen, was ich brauchen würde. Ja, wann fährst du in Urlaub? Also ist abzusehen, dass du das Vorderteil bis dahin auch fertig hast oder eher nicht? Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Ich fürchte, bis dahin habe ich im Job so viel, dass ich zu nichts anderem komme. Das ist noch so ein bisschen mit Abendterminen und noch anderen Verpflichtungen und so. Also es wird, glaube ich, sehr wuselig. Ich glaube nicht, dass ich vorher viel stricke an irgendwelchen neuen Dingen. Weil ich bin immer, also gerade wenn es um Konenwolle geht, dann finde ich ja, ein großer Vorteil des Ganzen ist, dass man keine Enden und Anfänge zu vernähen hat, sondern wirklich nur ganz am Anfang des Strickstücks und am Ende. Deswegen bin ich da immer vorsichtig abzuwickeln und dann reicht es nachher doch nicht oder du hast ein Ende, das du dann noch irgendwo anders brauchst. Da bin ich vorsichtig. Das stimmt, aber da ich so viel davon habe, wäre es jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Ja, das stimmt. Aber ich guck mal. Ich werde mich mal inspirieren lassen. Vielleicht werde ich aber auch tatsächlich einfach Socken mitnehmen. Das ist wahrscheinlich der einfachere Weg. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch ein bisschen Zugfahrt dann auch von Hamburg bis in die Alpen und mit Zwischenstopp bei meinen Eltern und zu kurzem Zwischenstopp zum Mittagessen mit meiner Schwiegermutter. Und also hin und zurück haben wir alleine irgendwie 2x6 bis 8 Stunden Zugfahrt und mehr noch. Und insofern, das alleine ist schon Strickzeit ohne Ende. Ja, da würde ich ja fast sagen, da reicht ein Projekt nicht. Ja, ich glaube, dazwischen bin ich dann abends einfach auch so tot, dass ich nicht mehr stricken kann. Sonst kannst du ja... Ist so meine Vermutung. Sonst kannst du ja vorsorglich zu irgendwem, den du auf dem Weg besuchst, schon ein Paket schicken, wo du dann noch Wolle für ein weiteres Projekt hättest. Naja, sagen wir so, wir sind, bevor wir zurückfahren, noch ein paar Tage in Meran. Und zur Not kann ich, glaube ich, in Meran einfach Sockenwolle nachkaufen und für den Rückweg dann Wollnachschub organisieren. Na, das wäre jetzt aber wirklich verwegen. Das wäre sehr verwegen, aber ich glaube, das Risiko wäre aushaltbar. Ja, sonst kann ich auch einfach mal die Aussicht auf der Berghütte genießen. Ne, ohne zu stricken. Es wäre möglich. Na gut. Ich schau mal. Wir werden sehen. Ja, aber apropos Pläne. Ja. Die Tour de France steht ja an, beziehungsweise für die Spinner unter uns ist es ja dann die Tour de Vlies, weil wir, richtig, auf Englisch ist Spinning ja sowohl Spinnen auf dem Spinnrad als auch Fahren auf dem Fahrrad, also im Fitnessstudio oder so gibt es ja auch Spinningkurse. Und da hat sich irgendjemand ganz Schlaues irgendwann mal überlegt, dass man also parallel zur Tour de France auch spinnen könnte. Mhm. Ich habe also zwei Projekte grob im Kopf, weil ich nämlich während der Tour de Vlies, die läuft von Anfang Juli bis 3 Wochen ungefähr. Du siehst, ich bin top informiert. Ja, macht nichts. Hauptsache, du fängst rechtzeitig an. Ja, genau. Ich weiß, dass es Anfang Juli losgeht. Ich glaube am 2. oder 3. Aber da ist im Forum eh ganz viel los. Also ich fahre sowohl in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe mit, als auch im Spinnernetz. Das ist so die Gruppe, mit der ich auch zweimal im Jahr zum Beispiel mich in Bremen zum Spinnen treffe. Und dadurch, dass ich in der Zeit der Tour de Vlies eine gute Woche in der Bretagne verbringen werde, kann ich halt mein Spinnrad nicht mitnehmen. Ich werde also zweigleisig oder zweirädrig fahren. Das bietet sich an, ein Fahrrad hat doch auch zwei Räder. Stimmt eigentlich. Jetzt, wo du es so sagst, ja. Es ist nur konsequent. Ich denke auch, das ist alles Teil des Plans. Ich werde für unterwegs meine Spindel mitnehmen. Das Projekt, das ich vorhin auch schon angesprochen hatte, also den Kammzug vom Wollfest. Das sind insgesamt, glaube ich, über 200 Gramm, also ein relativ großer Kammzug. Und ich habe einen Knäuel schon fertig. Und da spinne ich einfach so vor mich hin. Also das ist ein zweifädiges Garn hinterher. Ich spinne auf der Spindel und zwirnen tue ich aber auf dem Rad, weil es schneller geht. Ganz platt gesagt. Und da werde ich dann einfach unterwegs so ein bisschen vor mich hinspinnen. Einer der Anlässe, warum wir tatsächlich in die Bretagne fahren, ist ein großes Wollfestival in Frankreich. Ich werde also hinterher berichten, wie es war. Oh ja, ich bin ganz neugierig. Ja, wie die französische Wollszene so unterwegs ist. Letztes Jahr habe ich es ja leider verpasst, weil da war es hier in der Nähe, so 2, 2,5 Stunden weg von mir. Aber meine Mama war an dem Wochenende da und ich wollte ihr das dann doch nicht zumuten, sie 5 Stunden am Tag ins Auto zu setzen und dann irgendwo zu parken da vor Ort. Das fand ich dann doch nicht nett. Dann habe ich wohl oder übel in den sauren Apfel gebissen und habe gesagt, nein, ich fahre dann dieses Jahr. Das ist Ja, ich also das bin eine sehr Projekt. gespannt. Ja, ich werde berichten, Fotos machen, vielleicht auch Wolle mitbringen. Und das zweite Projekt für hier zu Hause auf dem Rad, da bin ich noch unschlüssig. Zum einen habe ich da ja noch dieses Kerry Hill Vlies, das aber ja mich jetzt gerade nicht so reizt. Oder alternativ habe ich noch einen Kammzug südamerikanische Wolle. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, welche Rasse das ist. Ich glaube, ich habe sie einfach über Ravelry von jemandem ertauscht oder abgekauft. Es sind so relativ gedeckte Farben. Eine ehemalige Kollegin ist nämlich Mama geworden und da hatte ich so den Plan, ein bisschen was zu spinnen und ein kleines Babyjäckchen einfach draus zu machen. Und die südamerikanische ist weich genug, aber trotzdem robust genug. Ich werde die wahrscheinlich zwei- oder dreifädig verzwirnen. Und dann ist sie robust genug, dass man da auch eine bequeme Jacke draus machen kann, die trotzdem ein bisschen was aushält. Also die jetzt, ja, ob man die in die Waschmaschine stecken kann, weiß ich noch nicht. Das werde ich mal anhand einer Maschenprobe ausprobieren. Das ist eine gute Idee. Aber das ist so die grobe Idee für meine Tourplanung. Ja, aber das sind doch super Pläne. Ja, ich habe ja nach wie vor nicht angefangen zu spinnen und versuche auch standhaft mich zu weigern. Auch wenn ja mein eigener Blog heißt noch ein Projekt, habe ich tatsächlich jetzt mit dem Nähen und noch anderen Dingen so viele neue Baustellen schon gerade wieder aufgerissen, dass ich, glaube ich, tatsächlich im Thema Spinnen echt standhaft bleiben muss, um einfach noch Zeit für alle anderen Dinge zu haben, die ich sonst so gerne mache. Ja, aber dazu erzähle ich, glaube ich, gleich einfach noch ein bisschen. Aber Tour de Vlies, ich verfolge das ein bisschen in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe, sehe ich, dass ihr da alle wild diskutiert, aber ich bleibe standhaft und fasse das nicht an. Ja, aus dem Trainingslager habe ich mich ein bisschen rausgehalten, weil ich auch im Moment einfach nicht die Zeit dafür habe und meine Vorbereitung ist dann mental. Ja, das muss auch ausreichen. Sehr schön. Hast du sonst noch spannende Dinge zu berichten? Aus meiner Welt, Julia entdeckt die Welt. Ich habe leider den Worldwide Knitting Public Day verpasst. Also da lässt Oh, sich nicht so ja, viel ich auch. berichten. Ja, ich war ja in München und wir waren Freunde und Familie besuchen und dann hat sich das nicht so richtig einrichten lassen. Also das Wetter war auch unterirdisch. Also wir haben es in den englischen Garten geschafft, da hat immerhin die Sonne geschienen, aber ansonsten hat es viel geregnet an dem Wochenende. Ja, und wir haben dann die Zeit einfach genutzt und mehr mit den Leuten, die wir besucht haben, sozusagen zu verbringen. Aber was ich dort in München erlebt habe, also Wir sind unter anderem auch essen gegangen. Wir waren in einem afghanischen Restaurant. Das war das erste Mal für mich. Ich bin ja, was scharfes Essen angeht, so ein bisschen, ja, ein kleines Mädchen. Ich kann das immer nicht so scharf ab. Also was geht, ist Ingwer. Was nicht so gut geht, sind Pfeffer und Chili. Da bin ich zu weich für. Also jedenfalls, wenn ich so sehe, was meine Nachbarn dann alles essen da am Tisch. Aber es war trotzdem sehr, sehr lecker. Es gab, ja, mit was kann man das vergleichen? Es war viel mit Koriander, Kreuzkümmel, also so die Gewürze, die man aus der Region rund um Asien oder zum Teil auch im, ja, Mittleren Osten so kennt. Aber es war trotzdem anders. Es gab auch relativ viel Gemüse dabei und ja, bis zum Nachtisch, ich bin ja eigentlich jemand, der immer erst mit dem Nachtisch anfängt, wenn er in die Karte guckt. Bis zum Nachtisch bin ich in diesem Fall gar nicht gekommen, weil wir mit Vorspeise und Hauptgerichten schon so gut ausgefüllt waren. Wir haben uns nachher fast rausgerollt. Okay. Aber es war super lecker. Ich mag das ja ganz gerne mal, andere Küche auszuprobieren. Also auch wenn ich natürlich wusste, es ist scharf, aber einfach sich darauf einlassen und mal gucken, inwieweit das funktioniert. Also Daumen hoch sozusagen. Ich habe nicht mal den Namen griffbereit. Es gibt wohl 3 von diesen afghanischen Restaurants von dieser Kette in München. Wir waren da in der Nähe von der Münchner Freiheit. Oh, das merke ich mir doch mal, für wenn ich es mal nach München schaffe. Und zwar so, dass ich Zeit habe, um da essen zu gehen. Also bei Bedarf kannst du ja sonst auch nochmal nachfragen. Ich habe da auch ein Foto gemacht und auf Instagram gepostet. Also ich habe zur Not noch Referenz, wenn es nötig ist. Okay, ja, also wir werden zwar in München umsteigen, aber vermutlich auch nur umsteigen. Insofern wird wohl die Zeit nicht reichen, da noch irgendwo essen zu gehen. Also man muss aber da das auch, kennen wir schon. Man muss da auch einfach vorbestellen. Essen besorgen. Bitte? Man muss da auch vorbestellen, Tisch. Also es ist nicht, ich weiß nicht, wie es jetzt im Sommer ist, wenn sie auch draußen aufgebaut haben, aber normalerweise sind die relativ gut ausgebucht. Man kann natürlich Glück haben, wenn man dann zu zweit kommt, aber okay. Vielleicht auch nicht. Alles klar, ja, ich guck mal. Also ich glaube nicht, dass wir Zeit haben, in München noch groß essen zu gehen. Also wir sind noch froh, wir werden bei Freunden übernachten in der Nähe von München, aber ansonsten eher mehr so auf der Durchreise sozusagen sein und von München selber vermutlich nicht so viel mitbekommen. Aber das macht nichts. Ihr habt ja auch so genug vor auf der Reise. Genau, wir haben auch so genug an andere Pläne und ja, ich werde, habe ich das schon erzählt, ich werde Gleitschirm fliegen gehen. Ja, nein. Das habe ich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich mache so einen Tandemsprung mit einem Gleitschirm noch bevor wir wandern gehen in Oberstdorf. Wow. Und da freue ich mich schon total. Da muss ich jetzt auch nochmal anrufen und fragen, wie weit da Voranmeldung nötig ist für den Termin und so. Das habe ich noch nicht geschafft. Das rückt jetzt aber auch so langsam näher und da bin ich schon ganz heiß drauf. Also sowas wie Fallschirmspringen, da bin ich sehr, sehr zurückhaltend, weil dieses Gefühl, ich springe irgendwie so einfach mal ins Leere und habe dann einen Rucksack auf, aus dem sich hoffentlich irgendwie ein Päckchen öffnet. Das finde ich sehr spooky, aber bei so einem Gleitschirm oder auch bei so einem Drachenfliegen-Dings, da siehst du das Teil ja vorher schon und du siehst, es ist offen und es hat alle Schnüre und alle Stangen. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, aber aus so einem Flugzeug raus, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Und insofern, ja, bin ich ganz, ganz heiß schon drauf und langsam werde ich auch ein bisschen nervös, weil es endlich in greifbare Nähe rückt. Das war so die letzten Monate immer so, ja, nächsten Sommer dann halt irgendwie. Und ja, jetzt ist der nächste Sommer da. Wow, nee, das hattest du noch nicht erzählt. Ja, ich bin gespannt. Ja, und es ist irgendwie, es war so ein Sammelgeschenk von diversen Freunden und es kam so viel zusammen, dass es auch für das Film- und Foto-Package gereicht hat. Also es wird dann offensichtlich auch noch irgendwie mit offiziellen Kameras mitgefilmt und fotografiert, sodass es vielleicht hinterher sogar noch anschauliche Fotos gibt. Ich weiß es noch nicht. Ja, das wird dem Wenn die vorzeigbar sind, werde ich die vielleicht auch mal zeigen. Ja, das ist immer das Ding. Ich habe in meinem Auslandssemester damals ja einen Bungee-Sprung gemacht. Und natürlich, man nimmt dann auch das Video mit, weil man möchte ja auch irgendeine Form von Erinnerung haben. Und ich muss sagen, ich habe ja absolute Höhenangst und das ist der höchste Bungee-Jump der Welt. Und nein, die Bilder sind nicht besonders fotogen. Das ist nichts, was man mit der Nachwelt teilen möchte. Ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall erzählen, ja, wenn wir das nächste Mal sprechen, glaube ich, werde ich davon berichten können. Ja, dann möchte ich aber bitte auch Bilder sehen. Die müssen ja dann auch nicht an die Öffentlichkeit, aber so mal hier in die Kamera halten oder so. Das sollte schon drin sein. Ja, ich glaube, das wird möglich sein. Ich bin zuversichtlich. Wenn die ganz toll sind, dürfen sie vielleicht auch an die Öffentlichkeit. Ich muss mir das noch überlegen, wenn ich sie gesehen habe. Vorher verspreche ich da mal lieber nichts. Das liegt ja auch alles am Fotografen. Ja, natürlich. Und an der Panik in meinem Gesicht und so. Wenn es dann wirklich ernst wird. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja. Genau. Aber hast du noch mehr zu berichten oder soll ich mal schauen? Weil ich habe festgestellt, ich habe ganz viele Sachen gemacht, die nichts mit Stricken zu tun haben. Ja, das macht doch nichts, aber genau dafür ist doch Katrins Kosmos da. Ab dafür. Genau. Ja, was ist in Katrins Kosmos passiert? Ich stand letztens mitten in einer Schafherde. Das war sehr cool und völlig unerwartet. Wir haben, um uns eben auf unsere Alpenquerung vorzubereiten, gut, das kann man in Hamburg gut machen, Höhenmeter kann man nicht trainieren, aber man kann zumindest versuchen, sich an Wandern mit Rucksack wieder ein bisschen zu gewöhnen und dieses Gefühl, da man schleppt seinen halben Haushalt mit sich rum, das kann man zumindest ein bisschen simulieren, wenn schon die Höhenmeter fehlen. Und das haben wir tatsächlich an 2-3 Wochenenden gemacht in den letzten Wochen. Da gibt's rund um Hamburg eine Strecke, die heißt Zweiter Grüner Ring. Das ist so 10-15 Kilometer Abstand von der Innenstadt. Durch Parkanlagen, Radwege, sonst was, ist ein ausgeschilderter Rad- und Wanderweg, viele Kleingartenanlagen, und da kann man insgesamt eine 100 Kilometer Strecke gehen, die so in 8 Etappen voreingestellt ist, und eine davon haben wir eben gemacht, eher so im Hamburger Osten, und da haben wir uns in der Boberger Niederung wiedergefunden, das ist ein Naturschutzgebiet, und dort ist ein Wanderschäfer mit seiner Herde unterwegs. Regelmäßig da stand, also es hat geregnet wie blöd an diesem Tag, wir waren ziemlich nass und irgendwie auch schon langsam genervt, weil es so nass war. Und dann sahen wir dieses Schild und Achtung, bitte Hunde an die Leine nehmen und so, hier ist ein Wanderschäfer unterwegs und der Hund haben wir ja keinen, aber Schafe wäre doch jetzt mal wenigstens nett an diesem Tag, wenn schon der ganze Rest blöd ist. Und ja, 5 Minuten später standen wir mitten in der Schafherde, das war total witzig. Und ein sehr schönes Gefühl, das hatte ich so auch noch nicht. Also klar, man sieht, wenn man irgendwie an der Nord- oder Ostsee ist, schon mal auf dem Deich irgendwie so ein paar Schafe und steht dazwischen, aber das ist irgendwie ein bisschen anders, da gehören die so ja zur Landschaft, aber so wirklich, wenn der Schäfer da mit seinen Hunden rumturnt um die Schafe und die Schafe weiterlaufen, das hat schon was irgendwie, das war ein sehr schönes Gefühl und hat den Tag noch ein bisschen aufgehellt, trotz nassem Wetter. Jetzt kommt der Spinner in mir durch. Du hast aber wahrscheinlich nicht gefragt, welche Schafrasse es war, oder? Nee, der Schäfer war zu weit weg. Ah. Wir wollten dann nicht so über 100 Meter mit ihm schreien. Sie sahen geschoren aus, das kann ich dir sagen. Das hat wenig Einfluss auf die Rasse, kann ich dir sagen. Das weiß ich, das ist aber alles, was ich dir jetzt als Spinninformation sozusagen bieten kann. Es waren, wie nicht anders zu erwarten, sehr helle Schafe und sie waren relativ frisch geschoren. Aber mehr Informationen kann ich dir auch nicht bieten. Okay. Tut mir leid. Kein Problem. Aber sie waren nicht so richtig ängstlich, aber wir hatten natürlich auch so Merino-Shirts an. Vielleicht haben wir selber so nach Schaf gerochen, dass die Schafe uns nett fanden. Sie sind zumindest nicht davongelaufen. Das war sehr lustig. Also da kenne ich mich in der Schafpsychologie leider nicht genug aus. Da kenne ich mich in der Schafpsychologie leider nicht genug aus. Ich auch nicht, aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. Ich kann aber gerne noch den Link zu dieser Wanderstrecke auch mal in die Shownotes packen, weil wenn man das sucht auf der hamburg.de Website, man findet es einfach nicht, selbst wenn man weiß, dass es das gibt. Und insofern, ich packe den Link in die Shownotes, falls das irgendjemand aus der Nähe oder bei einem Urlaub mal ein Stück wandern will. Die Wege sind sehr gut ausgeschildert. Je nachdem, einige sind mehr oder weniger asphaltiert. Sind halt alles auch als Fahrradwege gedacht, deswegen sind sie schon ganz gut befestigt und wie gesagt, an einigen Stellen war uns ein bisschen zu viel Asphalt, aber wir haben jetzt von diesen 8 Strecken, glaube ich, 5 oder so insgesamt gemacht und die waren alle echt gut und sehr schön und ja, wie gesagt, an einigen war uns zu viel Asphalt, aber sonst sehr schönes Erlebnis. Und es ist tatsächlich lustig, morgens in Hamburg loszulaufen mit so einem dicken Rucksack auf. Alle Leute gucken in der U-Bahn blöd, fragen, wo man herkommt, fragen, wo man hin will. Und wenn man dann sagt, naja, ich bin heute Morgen hier in der Innenstadt los und ich gehe auch gleich wieder zurück dahin, dann gucken die alle ziemlich verwirrt. Aber das, wir sind da ja schmerzbefreit. Was tust du denn dann eigentlich in deinen Rucksack? Also für solche Touren, ich habe dann tatsächlich völlig unkonventionelles Gepäck, weil ich zu voll war, alles aus dem Schrank zu ziehen. Ich habe einfach frisch gewaschene Bettwäsche, die da rumlag, reingeworfen und noch 1-2 große Wasserflaschen mit Wasser drin, einfach man so schnell greifen konnte, was dann Volumen bringt und wo man aber nicht 50 Einzelteile ordentlich aus dem Schrank ziehen und wieder reinräumen muss hinterher. Ja, das war nämlich auch gerade meine Überlegung, aber okay. Genau, also Hauptsache es hat ein bisschen Gewicht und das Volumen ist in etwa vergleichbar. Also das ist so ganz gute Simulation. Handtücher, Bettwäsche und Wasserflaschen passt ganz gut. Okay. Und in Anbetracht der Wetterlage hatten wir trockene Shirts und Wechselklamotten und sowas dabei, weil es da tatsächlich nass war. Ja, dann habe ich auch ganz spannende Sachen. Und zwar wird mein Mann voraussichtlich nächstes Jahr im Frühjahr den Boston-Marathon laufen. Oh. Und insofern habe ich dann schon mal geguckt, ob es denn da so rundherum vielleicht Woll-Events gibt. Und ja, ob er den wirklich läuft, wissen wir erst im September, weil das so ein komisches Verfahren ist. Man muss Mindestzeiten erreichen, um dich überhaupt anmelden zu dürfen. Und dann entscheidet es halt nach Zeit, ob du schnell genug warst, weil es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie schnell sind die anderen Leute, die sich angemeldet haben. Und mit der Zeit, die er jetzt gemacht hat, müsste er in seiner Altersgruppe relativ sicher einen Startplatz haben. Die letzten Jahre hätte es damit gereicht. Und jetzt schauen wir einfach mal. Und ich habe jetzt einfach mal gestöbert und es gibt tatsächlich an dem voraussichtlichen Wochenende, bevor wir zurückfahren, gäbe es sogar zwei Veranstaltungen, wo ich hinfahren könnte. Ich bin mal sehr gespannt und ja, werde mich da in Vorfreude ergehen und vielleicht mal irgendwann was buchen, aber noch steht es halt nicht so richtig fest, deswegen bin ich dann noch ein bisschen zurückhaltend mit der totalen Freude, aber es wäre, glaube ich, ganz cool. Welche beiden sind das denn? Das eine ist so ein ganz kleines Ding, irgendwie von Sheep und Wool, nee, nicht Sheep und Wool, sondern irgendwelche Schafzüchtervereinigungen aus Connecticut oder so, okay, die so einen Wolltag machen. Das ist dann wahrscheinlich so wie Rhinebeck in ganz klein mit Schafen und Alpakas und was nicht allem. Und also es sah von den Fotos von den letzten Malen eher überschaubar aus, aber sehr nett und sehr freundlich. Und das andere ist, es gibt eine neue Veranstaltung von dieser Stitches-Reihe, und zwar Stitches United. Ah, wo sie nicht nur Stricken und Co. haben, sondern auch Nähen und Kilten und sowas da einbeziehen. Und das wird auch in Connecticut sein. Also beides wäre in Connecticut und es würde in unsere angepeilte Reisezeit fallen. Ja, super. Ich denke auch. Und das klingt ganz spannend. Dann drücke ich mal die Daumen für euch beide. Ja, das ist cool. Ich meine, wenn der eine seinen Hobbys nachgehen darf, darf das auch der andere. Insofern ist das ganz schön. Ja, das machen wir ja genauso in der Bretagne. Ich fahre wegen des Woll-Festivals und mein Freund ist großer Leuchtturm-Fan und dann gibt es in der Bretagne reichlich von. Ja, da wird er auf seine Kosten kommen, ganz sicher. Genau. So, was habe ich denn noch Tolles gemacht? Eigentlich ist das nicht so das Spannende. Ich habe Marmelade gekocht, aber das ist Marmelade aus, kennst du das Ding Everything Bagel? Nein, Bagel, wo ungefähr alle Körner oben drauf sind, die es so gibt. Das ist in den USA recht weit verbreitet. Nee, das nennt sich dann Everything Bagel. Und du hast Sesam und Mohn und Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne und alles auf diesem Bagel oben drauf. Und gefühlt so habe ich Marmelade gekocht. Ich habe einfach mal alles, was an Obst da war, in den Topf geworfen. Es sind irgendwie Erdbeeren und Pflaumen drin und Rhabarber und Aprikosen und Mango und Banane und... Es schmeckt sehr gut, sehr fruchtig. Ich habe noch Sternanis jeweils ins Glas, ein Sternanis in jedes Glas gepackt und das gibt dem Ganzen eine super leckere Note. Und ja, was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass ich noch einen Tipp habe, wie man seine Schilder besonders gut befestigen kann auf den Marmeladengläsern, weil viele Leute, und mich nervt das auch immer, wenn man irgendwie so fertige Klebeetiketten nimmt, die kriegt man hinterher nicht wieder ab und dann klebt das alles oder man hat so Papierreste und es ist alles scheußlich. Was aber total einfach ist, wenn man ganz normales Papier nimmt und das so in Milch taucht, wirklich nur, dass es leicht feucht ist hinten und dann aufkleben. Und sobald die Milch trocken ist, klebt das super gut und man kriegt es mit Wasser rückstandsfrei wieder runter. Oh, das ist eine super Idee. Ich habe hier ja immer gekaufte Marmelade und, naja, in Frankreich, Bon Maman. Natürlich. Die müssen was Ähnliches machen, weil wenn ich die Gläser in den Geschirrspüler stelle, die hebe ich halt auch gerne auf, weil das eine super Größe ist und man kann die toll wiederverwenden. Wenn die aus dem Geschirrspüler kommen, dann haben sich die Etiketten auch ganz einfach abgelöst. Also dann liegt das Etikett daneben und es ist kein Rückstand, null. Finde ich total angenehm, weil wie du schon sagst, sonst hast du immer diese Klebereste und dann bleibt da alles dran hängen oder es sieht auch einfach nicht schön aus. Nee, definitiv nicht. Und gerade wenn man es dann vielleicht weiter verschenken will. Und ich dachte, ich teile das jetzt hier einfach mal, weil ich es noch in irgendeinem anderen Podcast hatte, jemand nochmal erzählt, so ja, das könnt ihr dann ja auch selbstklebende Dinger ausdrucken, wo ich so dachte, nee, warum? Ich verbreite diese Idee jetzt mal. Nehmt Milch, es klappt super. Man muss hinterher einmal, wenn ein paar Tropfen Milch runterrutschen, vielleicht einmal kurz das Glas abwischen, aber klappt super. Und ja, hält hervorragend und macht keine Sauerei am Ende. Das ist toll. Und dann habe ich diese Woche das lief letzte Woche Sonntag, glaube ich, auf Phoenix, eine Sendung gesehen aus der Mare-TV-Sendereihe, die der NDR produziert. Das war eine Folge, die eigentlich aus 2011 kam, aber es ging über die äußeren Hebriden. Und ja, Schottland ist ja sowieso eine sehr schöne Gegend und die äußeren Hebriden sowieso. Neben vielen merkwürdigen Menschen und Dingen, die man so zum Gesicht gekriegt hat, haben sie aber auch kurz über Harris Street gesprochen. Und deswegen erzähle ich das jetzt überhaupt, weil ich das ganz spannend fand. Es ist relativ am Ende von der Folge und da haben sie halt gesagt, das ist so eine, es gibt nicht mehr viele Produktionsstätten dort. Also es gibt irgendwie ein, zwei Wollmühlen und heißt das Wollmühlen auf Deutsch? Woolmills, wie auch immer. Ich glaube, es heißt Spinnerei. Ich habe auch ganz lange Woolmill gesagt und auf Französisch heißt es aber Filature und da fiel mir dann auf, dass wir auf Deutsch auch den Begriff Spinnerei benutzen und ich glaube, das ist eher der gängige. Wollmühle ist, okay, glaube ich, eher dann so eingedeutscht. Spinnerei, wie auch immer. Und dann halt noch auch wenige Betriebe, die das sozusagen noch von Hand weben, auf Webstühlen, die tatsächlich aber auch aussehen wie durch 50 Generationen vererbt. Also das war schon recht krass zu sehen und das war spannend, weil diese Spinnereien haben halt, die färben ungefähr 32 Grundfarben aus der Wolle und verarbeiten die dann nach vorgegebenen Rezepten zu weiteren Farben. Und das sah echt total witzig aus und ich fand das ganz spannend zu beobachten, auch wie sie dann diese Stoffe alle so generieren. Und ich habe ja mein Portemonnaie mir damals in Schottland gekauft. Das ist ja aus Original Harris Street und insofern, das nehme ich auch jedes Mal gerne in die Hand. Es fühlt sich toll an und es ist schön und insofern fand ich das sehr spannend. Ich habe keinen Originallink vom NDR gefunden zu der Sendung. Ich habe auf YouTube mal geschaut, wenn ich das verlinken will. Es gibt da diverse Menschen, die das offensichtlich ins Netz gestellt haben. Ich packe mal einen der Links in die Shownotes, aber ich kann euch nicht versprechen, dass das dann hochoffiziell und vom NDR genehmigt ist, aber da kann man es finden, falls ihr da nochmal reinschauen wollt. Ja, und ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee war, ich habe mich bei Pinterest angemeldet. Oh, viel Glück. Ja, genau, und ja, Auslöser war, ich war auf einer auf einer Art Workshop diese Woche und da gab es so kleine Arbeitsgruppen und ich hatte mich ja schon mal mit dem Thema so ein bisschen, wie kann man vielleicht so ein bisschen Sketching von Hand zeichnen, ohne jetzt wirklich eine künstlerische Zeichnung zu machen, sondern mehr so in Richtung Comiczeichnung oder wie kann ich Ideen einfach kurz festhalten. Und damit hatte ich mich ja so ein bisschen zumindest in der Theorie beschäftigt. Und dann war ich in einer Arbeitsgruppe mit einer, die sagte, oh, ich habe mich damit jetzt beschäftigt und bevor wir jetzt hier Notizen machen, ich zeichne das mal. Und das war super gut und es hat richtig Spaß gemacht. Meinte, ja, das wäre so ihr erster Versuch gewesen und dafür war das sehr erfolgreich. Und ich sagte, gut, wenn die das nach dem ersten Versuch so öffentlich macht, das muss zu schaffen sein. Und habe mir von ihr noch ein, zwei Links schicken lassen und es waren alles Pinterest-Links. Und Pinterest ist ja doch eher zäh, wenn man kein Login hat, dass man da überhaupt irgendwas zu Gesicht kriegt. Und dann habe ich mir ein Login zugelegt und seitdem surfe ich ungefähr die ganze Woche auf Pinterest. Das ist irgendwie ein Zeitfresser ohne Ende. Aber ich war auch voll produktiv. Ich habe mir gestern erstmal, habe mir gestern erstmal Stifte gekauft, den man ordentlich malen kann und habe hier schon, kannst du das sehen? Ist das scharf? Ich sehe Schild. Name? Genau. Ich habe ein Schild gemalt sozusagen. Wow. Ja, aber die, also das, was ich so sehen kann auf der linken Seite, diese Banner, die sehen wirklich gut aus. Das andere kann ich leider nicht so gut erkennen. Ich werde mich damit jetzt näher beschäftigen und habe jetzt auch irgendwie auf dem Weg zur Arbeit schon ein bisschen in der U-Bahn geskribbelt, wo ich eine Unterlage vorbereitet habe, bevor ich das jetzt alles in Worte fasse. Habe mal ein bisschen parallel zu dem, was ich im Büro gemacht habe, in der U-Bahn einfach so geskribbelt, wie würde ich es denn malen. Und versuche das jetzt einfach in den nächsten Tagen ein bisschen, Wochen ein bisschen auszudehnen. Vielleicht kann ich auch im Urlaub einfach meine Gedanken in Notizenform festhalten oder in Bilderform, statt zu stricken abends. Das ist ja auch eine Beschäftigung. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit mir weitergeht und mit Pinterest. Und auf jeden Fall kann man da ja ganz schön Zeit verdaddeln, habe ich festgestellt. Ja, Pinterest ist da wirklich ganz schlimm, habe ich auch festgestellt, weil man dann vom Hundertsten aufs Tausendste kommt wirklich und da ist jemand, der macht noch sowas Ähnliches und dann ist Pinterest ja nicht nur eine Bildersammlung, sondern meistens stehen ja andere Seiten und Links dahinter und so kommst du dann auf irgendwelche anderen Blogs und Webseiten. Never-ending Story, wirklich. Mhm. Da sagst du was, aber ich habe sehr, sehr coole Videos zu diesem Thema Sketchnoting gefunden und habe irgendwie Donnerstagabend auf dem Balkon verbracht. Bis dahin reicht zum Glück unser WLAN und habe dann mit dem Tablet auf dem Balkon gesessen und habe mir Sketchnote-Videos angeguckt und nebenbei Notizen gemacht und schon ausprobiert, irgendwelche Sachen zu malen. Und das war ein sehr entspannter Abend, einfach mal nett auf dem Balkon zu sitzen und Experimente mit Stift und Papier zu machen. Aber auch das erklärt, warum ich nicht so viel gestrickt habe. Hin und wieder mache ich das ja auch, also nicht Sketchnotes im Sinne von, was für Gedanken ich habe und versuche die in Bildform zu bringen, sondern ich zeichne einfach oder skizziere das, was um mich rum ist. Und das mache ich aber meistens, dann stelle ich das meistens hinterher eher auf Instagram. Okay. Weil Instagram, ja, da gibt es viele schöne Fotos und man kann da auch viel Zeit verbringen, aber es ist nicht so ein Fass ohne Boden, finde ich immer, weil man nicht so viel von einem zum nächsten springt. Ja, okay. Da kann ich das versuche ich mich jetzt aber mal rauszuhalten, um nicht noch ein Login zu haben und nicht noch einen Ort, wo man gucken könnte. Aber warum denn nicht? Weil ich irgendwie glaube, je mehr Zeit ich bei solchen Gelegenheiten verbringe, desto weniger Zeit habe ich, um tatsächlich die vielen Ideen, die ich mir da einhole, dann auch tatsächlich umzusetzen. Das ist so der Punkt, wo ich denke, dass also ich bin dann ja sehr empfänglich für neue Ideen und wie gesagt, ich habe das, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, noch ein Projekt ist nicht umsonst der Name meines Privatblogs sozusagen. Und ja, vor lauter neue Dinge ausprobieren, komme ich gar nicht mehr dazu, das da auch einzutragen. Und ja, ich würde es eigentlich ganz gerne irgendwo mal versuchen, ein bisschen zu limitieren, damit ich auch all die Dinge, die ich dann finde und die mir Spaß machen, damit ich das auch machen kann. Und nicht nur Neues, Neues, Neues, weil das ist ja, ist zwar auch schön, aber so ein bisschen möchte man die Dinge ja, also möchte ich zumindest die Dinge dann auch mal weitertreiben, wenn sie mir gefallen. Ja, das stimmt schon. Was mir helfen würde, wäre schon, wenn man Geräte per Gedanken steuern könnte, weil dann hätte ich die Hände wieder frei zum Stricken. Ja, das stimmt. Das wäre sehr cool. Vielleicht sollten wir nochmal ein Ingenieurstudium anhängen und uns mit solchen Thematiken beschäftigen. Ja, ich bin ja schon Informatiker. Also stimmt, das reicht. So weit ist aber ich bin ja nur Geisteswissenschaftler. Insofern darf ich vielleicht noch in Richtung Ingenieurswesen gehen, aber ich glaube, ich will nicht wirklich. Das sollen die Leute machen, die da irgendwie mehr Fabel für haben. Aber ich bin ein fortgeschrittener Anwender, würde ich denken. Ja, das klingt gut. Das klingt super. Ne, ich finde auch. Ist im Büro auch immer lustig, wenn man den IT-Support dann so, wenn die dann immer sagen, so, was hast du schon alles auswendig? Ich so, ja, irgendwie muss das doch vorwärts gehen. Ja, aber hast du irgendwie Informatik gemacht? Ich so, nö, ich bin Geisteswissenschaftler. Was? Das glaubt mir dann immer keiner. Beste Kompliment in der Hinsicht habe ich mal von einem ehemaligen Kollegen gekriegt, der mich begrüßte mit Scheiße, wenn du anrufst, ist es kaputt. Wo ich so dachte, das war jetzt aber eine liebevolle Begrüßung. Das war ein Kompliment. Ich so, ach, ja, den anderen kann ich sagen, sie sollen ihren Rechner runterfahren. Du hast das schon gemacht. Okay, ich fasse das mittlerweile als Kompliment auf, aber die erste Begrüßung fand ich nicht sehr freundlich. Naja, weil du hast ja auch ein bisschen mit IT zu tun im Büro, von daher. Ja, ein kleines bisschen, das stimmt. Kommt man nicht umhin, da auch mehr Ahnung von zu haben als manche andere Geisteswissenschaftler vielleicht oder überhaupt Menschen, die sich damit nicht so beschäftigen, weil es ist wie bei so vielen Sachen ja, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du da ein bisschen Interesse dran hast, dann geht das ganz schnell. Das stimmt. Ja, ich glaube, viel mehr wollte ich nicht erzählen. Ach doch, noch, dass ich total genervt von DPD bin. Ich habe in meinem neu erwachenden Nähwahn mir gleich neues Wachstuch bestellt, um noch mehr Lunchbags zu nähen. Und das, die ist eine kleine Firma, die heißt Jubilis oder Jubilis, machen Wachstuch, was nach deren Angaben auch Ökotex zertifiziert ist, in Deutschland produziert. Also ich dachte, super, das kann man dann ja vielleicht auch benutzen, wenn man da Lebensmittel irgendwie vielleicht in so ein Lunchbag wirklich reinpackt. Und der Versand ging auch recht zügig und ja, dann schrieb mir Montagabend DPD, ihr Paket wird morgen zugestellt, sie können es aber auch gerne umrouten in Pick-up-Point oder sie können einen anderen Tag haben. Ich so, ja super, morgen ist keiner zu Hause, also ich lasse es in den Pick-up-Point liefern. Ausgewählt Montagabend, dann kam so eine Bestätigungsseite, sie können sich hier ein PDF runterladen oder wir schicken ihnen das nochmal per Mail, hab ich gesagt, das wird schon passen. Hab weder das PDF runtergeladen noch die E-Mail angefordert und Dienstagnachmittag bekomme ich eine E-Mail. Ja, wir haben es zugestellt. An diese Adresse war meine Zuhauseadresse, wo ich so dachte, hat wohl doch nicht funktioniert, aber wer hat's angenommen? Es ist doch keiner zu Hause. Und dann war ich auch relativ spät auf dem Heimweg vom Büro und hatte es eilig und bin dann nicht zum Pick-up-Point, sondern direkt nach Hause gefahren. Da war kein Paket, da war keine Benachrichtigungskarte. Dann bin ich Mittwoch nochmal in diesen Pickup-Point gefahren, der zum Glück wirklich, wenn ich mit dem Fahrrad ins Büro fahre, direkt auf dem Weg liegt. Da war alles, aber kein Paket, weil ich dachte mir schon, die haben gesagt, sie schicken das auf der Rolle und es liegt 1,40 breit. Und ich dachte mir, okay, es wird ein unförmiges Paket sein. 1,40, 1,50 lang und schmal. Und habe mir dann auch schon überlegt, dass das keine gute Idee war, das für den Fahrradtransport vorzusehen. Aber das Paket war ja nicht da. Insofern, ich habe dann mit der Dame da ein bisschen gesucht und nichts gefunden. Dann habe ich am Donnerstagmorgen nochmal bei dem Versender angerufen und mir bestätigen lassen, wie die Paketform ist, damit ich weiß, nach was ich suchen muss. Sagt dann, ja, so und so sieht das aus. Und eine halbe Stunde später bekomme ich eine Mail von DPD. Ja, uns ist ein Fehler passiert. Ihr Paket wurde am Montagabend zurück an den Absender geschickt. Aber warum das denn? Ja, mein Umrouten hat offensichtlich den Versand an den Absender ausgelöst. Oh. Genau, denen habe ich jetzt eine Mail geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen, ob sie es mir bitte einfach wieder schicken können. Bis jetzt habe ich nichts gehört, da werde ich also morgen wohl nochmal anrufen und nachforschen. Es war eine sehr lustige Woche und ja, dank DPD habe ich die Ware schon längst bezahlt, aber ich werde sie wohl so schnell nicht sehen. Sowas finde ich immer anstrengend. Also es kann natürlich ja, mal passieren, könnte ja so aber einfach sein. Ja. Egal, aber wie auch immer. Ich bin jetzt sehr gespannt und lass mich überraschen und werde berichten, ob ich das Zeug jemals bekomme. Ich bin ja gespannt. Das war, glaube ich, alles, was mir noch so eingefallen ist und was ich so erlebt habe in den letzten Wochen. Die nächste Folge wird vermutlich ein bisschen dauern, weil wir jetzt beide so halb nacheinander, halb überschnitten in Urlaub gehen, richtig? Ja, wir hatten ja vorgesehen, dass wir so einmal im Monat podcasten. Ja, irgendwie. Also es wird vermutlich Ende Juli, Anfang August. Von daher, so viel zu spät wird es wahrscheinlich nicht sein. Wir müssen ja immer schauen, wie wir beide Zeit haben. Dadurch, dass wir ja zu zweit sind, muss man ja auch immer einen Termin finden, der beiden passt. Das stimmt. Von daher, nö, ich glaube nicht, dass das so viel zu spät kommen wird. Na gut, dann warten wir einfach mal ab, bis wir werden, uns beide aus dem Urlaub zurücknehmen. Ja, wir werden viel zu erzählen haben, gehe ich von aus, weil wir beide unterwegs waren. Ja, das glaube ich auch. Das wird spannend. Sehr schön. Dann würde ich sagen, au revoir und tschüss. Ihr findet uns? Ihr findet uns, ja. Ach so, ja, du hast völlig recht, das soll ich vielleicht noch erwähnen. Also auch wenn das jetzt erst unsere dritte Folge ist, die technischen Schwierigkeiten kriegen wir so langsam in den Griff, aber ihr seht vom Ablauf her, es passt noch nicht alles hundertprozentig, wir üben weiter fleißig. Genau, dann erzähl mal, wo wir zu finden sind. Also, wenn ich mich recht entsinne, sind wir beide auf Ravelry zu finden. Katrin als Käthe HH? Nee, ohne HH. Nur Käthe, glaube ich. Oh Gott. Also, du siehst meinen Namen nicht oft genug. Nee, du bist ja direkt unter meinen Freunden und ich sehe dich ja auch in der Podcasting auf Deutschgruppe, da muss ich nicht tippen. Also, Katrin findet ihr auf Ravelry unter Käthe mit AE und mich als Julia401. Außerdem haben wir einen Blog für die Shownotes, der ist zu finden unter Wollgespräche mit AE, wollgespräche.wordpress.com. Genau. Ich bin auf jeden Fall auf Instagram als frau.neumann und Katrin, du hast... Ich bin nicht auf Instagram, ich bin nur auf Pinterest zu finden, wobei da findet ihr wenig Wollthemen im Moment in meinen Pins, sondern vor allem Sketchnoting. Da bin ich zu finden als Käthe HH dann tatsächlich, K-A-E-T-E-H-H. Und ja, mein Blog, auf dem leider gerade nicht so viel passiert, den findet ihr unter nochenprojekt.wordpress.com. Der ist aber auch auf unserer Wollgespräche-Seite verlinkt. Da solltet ihr uns finden. Okay, und wir geloben Besserung. Beim nächsten Mal haben wir dazu vielleicht auch ein paar Notizen, dann klingt das nicht mehr so holperig. Genau, und ja, ansonsten, wir freuen uns natürlich über Kommentare und Feedback, sowohl auf der WordPress-Seite unter den Shownotes, aber auch per PM oder auch natürlich in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch, wo wir unseren eigenen Wollgespräche-Thread haben. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen und jetzt aber wirklich au revoir und tschüss. Und tschüss.